Pommes-Soko Dorsten, Folge 2, schmutzige Geschäfte und ein Toter in der Lippe. Dorsten, die nördlichste Stadt des Reviers, Brücke zwischen Ruhrgebiet und Münsterland, Industrie, Landwirtschaft und sogar Kultur treffen hier aufeinander. Stopp, das hatten wir doch alles schon in der ersten Folge. Ja, aber... Nix aber. Denken Sie sich mal was Neues aus. Das hat sich doch beim letzten Mal alles schon so gezogen. Die zweite Folge wird doch eh viel spannender, also kommen Sie zum Punkt. Also gut. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Die Pommes-Soko stand an Gerd Gimmels Pommesbude auf dem Marktplatz. In den letzten Tagen war es unheimlich kalt geworden. Alle Passanten in der Dorstner Innenstadt waren dick eingepackt. Und in den Schaufenstern waren wie immer schon lange vor der Weihnachtszeit die ersten festlichen Dekorationen aufgebaut worden. Fuzzi, Gonzo, Larry, Otti und Dumbo hatten sich ebenfalls warme Winterklamotten angezogen und freuten sich über ihre dampfenden Teller mit Pommes-Currywurst. Ja, wie immer, sehr lecker. Pommesbuden Gerd war der einzige weit und breit, der in seiner warmen Bude noch ein T-Shirt tragen konnte. Aber auch er hatte das Weihnachtsgeschäft mit einer Sonderkreation eingeläutet. Bratwurst mit süß-saurer Zimtsoße. Leider kein großer Hit. Außerdem war nun die Eisfläche Hauptattraktion auf dem Marktplatz. Was hast du gesagt, Larry? Lecker! Ach so, ja, danke, Dumbo. Fuzzi, probier mal meine Weihnachtszimtwurst. Nee, danke. Da lassen wir besser die Finger von. Schließlich geht nichts über die gute, alte Currywurst. Ist denn viel los in der Weihnachtszeit? Geht, Gonzo. Aber wenn es kalt ist, kommen einfach nicht mehr so viele Leute vor die Tür. Und einen Lieferdienst habe ich nicht. Eure Mädchen zum Beispiel, die haben sich auch schon lange nicht mehr blicken lassen. Wir haben die auch schon lange nicht mehr gesehen. Eigentlich ganz schön. Trotzdem, das stimmt irgendwas nicht. Sonst nerven die uns doch pausenlos. Ich weiß nur, dass ich weniger Currywurst verkaufe als im Sommer. Was treiben die Mädchen denn bloß? Winterschlaf. Würde ich auch gern machen. Du sammelst im Sommer ja auch schon Essen für den Winter, Dumbo. Hey, Leute, zick nicht rum. Meine Vermutung ist, die Mädels treiben wahrscheinlich irgendwas, was wir nicht mitbekommen sollen. Derweil bei den Mädchen im Bürgermeisterbüro. Ihr könnt dann gleich zu ihm. Zum Bürgermeister? Zu wem denn sonst? Meint ihr, ich sitze hier aus Spaß rum? Ich bin die Sekretärin des Bürgermeisters von Dorsten. Natürlich. Das ist ja auch ein wirklich harter Job hier. Wem sagst du das? So, ich denke, er ist jetzt fertig mit seinem Termin. Endlich! Hier aus meinem Büro raus und dann die nächste Tür links. Wird's bald? Und wie können... Jetzt geht endlich! Eingeschüchtert gingen Betsy, Britney, Beverly, Biggie und Betty aus dem Büro der Sekretärin und schlossen leise die Tür. Aufgeregt klopften sie an die Tür des Bürgermeisters. Ja, herein bitte. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo, ihr seid also... Genau, die Mädchen. Sehr schön. Nehmt bitte Platz. Wollt ihr mir denn verraten, was ihr eigentlich von mir wollt? Was ist euer Anliegen? Es geht nur um Gleichberechtigung. Genau. Wir haben den Eindruck, dass wir als Frauen hier immer noch zu kurz kommen. Wie? Hier? Ja, in Dorsten. Und sie wissen gar nicht, wie sehr wir darunter leiden. Wir leben ja praktisch in ständiger Angst vor Frauenfeindlichkeit. Inwiefern? Inwiefern, inwiefern, inwiefern? Jetzt denken Sie aber mal scharf nach. Genau. Ihr fühlt euch als Frauen also ungerecht behandelt? Sehr richtig. Wie haben Sie das nur herausbekommen? Nur, warum? Helfen wir Ihnen mal auf die Sprünge. Sagt Ihnen der Name Pommes-Soko Dorsten etwas? Na klar. Das sind doch diese 5 Jungs, die denen ich die goldene Ehrennadel verliehen habe. Aha, da haben wir's. Was? Haben Sie auch schon mal was von uns gehört? Den Mädchen? Nein? Nein. Ha. Wir haben mindestens die gleichen detektivischen Fähigkeiten wie diese pommesfressenden Pedanten. Und Fälle haben wir annähernd genauso viele gelöst. Und ich vermute mal, ihr wollt jetzt auch die goldene Ehrennadel. Sehr richtig. Gleichberechtigung eben. Aber trotzdem, Frauen sind uns mehr als wichtig hier in Dorsten. Meine Sekretärin zum Beispiel, die denkt, die ist wichtiger als ich. Haha, erinnern Sie sich an Margareta Burich? Nee. Bürgermeisterfrau von Dorsten wurde im Mittelalter als Hexe bezichtigt und auf dem Marktplatz hingerichtet. Was? Ja, und jetzt erzählen Sie uns nochmal, dass Frauen hier wichtig sind. Ja, da sprechen wir ja übers Mittelalter. Schlechtes Argument. Also kriegen wir jetzt die goldene Ehrennadel oder nicht? Zurück zu den Jungs. Naja, vielleicht sollten wir uns mal bei denen melden. Pff, das ist es doch, was die wollen. Billiger Trick. Ich sag euch, wenn die hier wieder aufkreuzen. Das wäre sehr nett. Wir müssen jetzt los. Wohin geht's denn? Hab noch einen Termin beim Bürgermeister. Oh, na dann, macht jeweils 3,50. Tschüss, war lecker. Macht es gut, Jungs. Tschö. Die Pommes-Soko machte sich auf dem Weg zum Bürgermeisterbüro. Der kalte Wind schlug ihnen heftig entgegen und sie zogen die Reißverschlüsse ihrer Jacken bis ganz nach oben. Die Mädchen machten dem Bürgermeister inzwischen das Leben zur Hölle. Die eine zog ihn an den Haaren, die andere an der Krawatte oder an den Schnürsenkel. Würden Sie bitte antworten, kriegen wir die goldene Ehrennadel? Ja, in Ordnung. Danke sehr. Ja, Weihnachten ist ja das Fest der Liebe. Ihr werdet angerufen, ihr bekommt einen Termin, aber jetzt geht bitte. Okay, gerne doch. Einen wunderschönen Tag noch. Sie sind der Beste. Ja. Tschüss. Die fünf Mädchen verließen das Büro. Schweigend, aber jeweils mit einem diabolischen Grinsen im Gesicht, gingen sie an der Tür der Sekretärin vorbei. Plötzlich hörten sie ihre Stimme durch die geschlossene Tür und blieben stehen. Ja, ich weiß. Ich hatte mir das folgendermaßen gedacht. Die Übergabe findet am Ufer irgendwo in der Nähe der Fähre statt. Ja, aber erst im Dunkeln. Ja, muss ja keiner sehen. Ich habe an 2 Millionen gedacht. Ja, sicher, Euro. 2 Millionen? Ja. Gut, dann hätten wir das geklärt. Also Donnerstag um 22 Uhr. Bis dahin habe ich alles fertig. Ja, tschüss. Sie kommt. Schnell, hinter den Getränkeautomaten. Spielt mit. Oh, ich glaube, ich habe einen Schwächeanfall. Ach Gott, muss ich euch hier jetzt auch noch verarzten? Während Biggie, die gut schauspielern konnte, einen Schwächeanfall vortäuschte, hatte Beverly schon verstanden und war ins Büro der Sekretärin gehuscht. Noch bevor die Sekretärin etwas bemerkt hatte, kam Beverly auch schon mit der abgeschriebenen Telefonnummer zum Ort des Geschehens zurück. Oh, danke. Ich glaube, es geht wieder. Na dann, ich gehe jetzt aufs Klo. Ja, tschüss und danke, Frau. Schnitzelbrot. Regula Schnitzelbrot. Ach so, danke für Ihre Hilfe, Frau Schnitzelbrot. Schnitzelbrot. Doch. Ah, noch mehr Kinder. Was habe ich eigentlich für einen Scheißjob? Also, Kindergärtnerin sind Sie schon mal nicht. Was macht ihr denn hier? Was macht ihr hier? Das geht euch gar nichts an. Dann fragen wir gleich eben den Bürgermeister. Macht doch. Kindergarten. Kommt. Ja, das müssen wir uns nicht gefallen lassen. Wütend, aber triumphierend verließen die Mädchen das Gebäude. Denn schließlich hatten sie einen ganz dicken Fisch am Haken, im Gegensatz zu den Jungs. Das wussten sie. Die Pommes-Soko ging unbeeindruckt weiter zum Büro des Bürgermeisters. Wie sehen Sie denn aus? Ach, ich? Die Mädchen. Mehr brauchen Sie gar nicht zu sagen. Was wollten die denn hier? Die goldene Ehrennadel. Erbärmlich. Stimmt. Aber kommen wir mal zum Wesentlichen. Ich habe euch hierher bestellt, weil ihr jemanden für mich im Auge behalten sollt. Klingt ja spannend. In der Dorstner Innenstadt treibt jemand nämlich sein Unwesen. Wer? Ja, der verrückte Hütchenspieler. Nie gehört. Der verrückte Hütchenspieler. Er macht kriminelle Geschäfte, dieser verrückte Hütchenspieler. Mit Passanten in der Innenstadt. Und er soll bisweilen richtig gefährlich und verrückt sein. Die Polizei hat im Moment, die kommen einfach mal wieder nicht. Wenn ihr ein bisschen auf ihn Acht gebt, dann würde ich mich wesentlich wohler fühlen. Ehrensache. Ja, und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, schicken Sie Ihre Sekretärin mal in den Urlaub. Die hat's bitter nötig. Die Pommes-Soko machte Feierabend. Am nächsten Tag wollte sie sich unters Volk mischen, um den verrückten Hütchenspieler zu beobachten. Die Mädchen allerdings feierten ihren Erfolg bei Gerd. Die goldene Ehrennadel, das ist schon was. Wem sagst du das? Wir mussten hart dafür kämpfen. Der Kampf hat wohl ganz schön lange gedauert, was? Wieso? Naja, ihr wart halt schon länger nicht mehr hier. Entschuldigung. Schon gut. Und wann ist die Verleihung für eure Nadel? Wissen wir noch nicht. Werden angerufen. Und neuer Fall? Habt ihr für die Wartezeit einen auf Lager? Ja, aber das ist top secret. Wem soll ich das denn weitererzählen? Hä? Der Pommes-Soko vielleicht. Ah, die waren doch schon ewig nicht mehr hier. Die erfahren erst recht nichts. Na dann, wir haben ein Telefonat mitbekommen. Von der Sekretärin des Bürgermeisters. Boah. Sie hat mit der Person am anderen Ende der Leitung über eine Übergabe von 2 Millionen Euro gesprochen. Und diese 2 Millionen sollen am Donnerstag um 22 Uhr bei der Lippefähre übergeben werden. Echt jetzt? Das ist ja der Hammer. Und geht ihr hin? Wir rufen erstmal die Nummer an. Die haben wir nämlich auch. Die von der anderen Leitung? Ja. Heute noch? Besser nicht. Morgen Vormittag. Wo treffen wir uns? Hier? Nein, sorry, Gerd. Naja. Lieber bei mir. Da sind wir ungestört. Mein Vater fährt nach Holsterhausen arbeiten und meine Mama ist ins Enjoy. Enjoy? Die soll lieber mal meinen Fitnessteller probieren. Wie auch immer, wir gehen jetzt besser. Morgen müssen wir ausgeschlafen sein. Ja, und auch für Donnerstag können wir den Schlaf gut gebrauchen. Ja, gut. Und für dich, Gerd, gilt kein Wort zu den Jungs. Wie käme ich denn dazu? Nix sage ich diesen treulosen Tomaten. Als Fuzzi am nächsten Morgen aufwachte, sah er die ersten kleinen Schneeflocken an seinem Fenster vorbeifallen. Schlaftrunken tapste er zum Fenster und sah hinaus auf die Alleestraße. Eine feine Schneeschicht hatte sich auf den Dächern rund um das Essener Tor gebildet. Fuzzi wusste sofort, heute würde er sich noch dicker anziehen müssen als gestern. Er und seine Mutter frühstückten, dann ging er hinaus und wartete am alten Rathaus auf seine Freunde. Dumbo war der Erste, der zu ihm stieß. Er hatte bereits einen Pappteller mit Reibepfannekuchen und Apfelmus in der Hand. Doch, guck mal, ich habe Reibeplätzchen. Hi, Dumbo. Weißt du schon, wann die anderen kommen? Nö. Ja, gut. Ist dir vielleicht schon der verrückte Hütchenspieler begegnet? Zum Glück nicht, aber unsere Mathelehrerin, die hat mich gefragt, warum ich nicht im Unterricht bin. Hä, aber wir haben doch gar keine Schule im Moment. Das habe ich auch versucht, dir zu erklären. Ah, da sind die anderen. Alle drei. Boah, das ist wieder kalt. Ruhig, Gonzo. Der Dumbo gibt dir bestimmt ein paar Reibepfannekuchen zum Aufwärmen. Nee. Habt ihr schon den Verrückten gesehen? Den Hütchenspieler? Nee, aber unsere Mathelehrerin. Hä? Die hat den Hütchenspieler gesehen? Ach, Otti. Nachdem Dumbo die spannende Geschichte über das Treffen mit der Mathelehrerin noch einmal unter Aufbietung all seines schauspielerischen Talents erzählt hatte, zogen die fünf los, um den verrückten Hütchenspieler zu finden. Sie gingen kurz zu Gerd, der vergebens versuchte, ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Denn Fuzzi erklärte lang und breit, dass jetzt nicht die Zeit dafür sei und sie später wiederkommen würden. Sie bogen also nach rechts ab und hatten prompt Erfolg. Derjenige, der sich daneben der Buchhaltung König mit einem klappbaren Holztisch niedergelassen hatte, konnte nur der verrückte Hütchenspieler sein. Denn schließlich lagen auf seinem Tisch alte Becher und ein paar Würfel. Und er sah verrückt aus. Das könnte der Kerl sein. Sag bloß. Spieleinsatz 5 Euro steht da. Puh, ganz schön heftig. Ich zahl, wenn ich spielen darf. Gut, Otti. Hey, hallo Jungs. Wollt ihr spielen? Nur 5 Euro Einsatz. Ich mache euch auch ganz einfach. Wenn ihr gewinnt, bekommt ihr das Geld dreifach zurück. Kommt schon. Klar, hierher. Hütchenspieler, siehst du doch. bist doch schlau. Musst du nämlich sein, wenn du hier hinkommst und mit mir spielst. Sicher. Deine Freunde gucken zu, aber müssen still sein. Kapiert? Wir halten die Klappe. Legen Sie los. Okay, du hast 3 Versuche. Ich lege den Würfel unter diesen Becher. So, jetzt drehe ich ihn hier rum. Den anderen hier und der hier auf die andere Seite. So, wo ist jetzt der Würfel? Na, da. Da sagst du? Ja. Leider falsch. Macht euch nicht lustig. Der kann nur da gewesen sein. Das ist doch nicht normal. Doch. Nächste Runde. Der Würfel ist wieder hier drunter. So rum. Nochmal hier rum und nochmal nach da. Wo ist der Würfel? Unter welchem Becher? Ja, jetzt da. Nö, leider wieder falsch. Schon verloren. Mist, ist doch Betrug hier. Was sagst du da? Wir behalten sie im Auge. Ihr kleinen Jungen? Mach doch. Und so, verrat ihm doch gleich, dass der Bürgermeister uns schickt. Verrückte Kinder. Ja, ja, wir sind verrückt und verduften jetzt auch. Am besten, wir behalten ihn von der Bank da hinten im Blick. Ja, aber dann hol ich mir vorher erst noch was zu futtern. Während die Jungs gespannt beobachteten, ob der verrückte Hütchenspieler irgendwie verrückter oder gefährlich wurde, hatten sich die Mädchen im Warmen um Beverlys pinkes Telefon versammelt. Nervös tippte Beverly die Nummer ein. Es tutete. Hallo, ja? Hallo? Hallo? Wieso legst du auf? Ja, weil wir doch jetzt schon eine Menge wissen. Hä? Wir wissen, dass es ein Mann gewesen sein muss, mit dem Frau Schnitzelbrot gesprochen hat. Wir wissen, dass er eine tiefe Stimme hat und, das wussten wir auch schon vorher, dass er aus Dawson kommt, wegen der Vorwahl 02362. Ja, spitze. Und wie machen wir jetzt mit diesen tollen Infos weiter? Also ich wäre dafür, dass wir nochmal anrufen. Eben, wir hätten wenigstens den Namen rausfinden können. Okay, dann eben nochmal. Zurück zu den Jungs. Auf diese miese Hütchennummer springen aber echt eine Menge Leute an. Wir müssen irgendwie herausfinden, was sein Trick dahinter ist. Weil Betrug ist das auf jeden Fall. Natürlich, die bescheißen auch eh alle am Löcher im Tisch und so. Dumbo! Was? Wahrscheinlich ist der Bürgermeister selbst schon mal drauf reingefallen und will deshalb, dass wir den Hütchenheini verknacken. Dumbo, wir verknacken ihn schon mal gar nicht. Hey, der zieht weiter! Stimmt, los, hinterher, aber unauffällig. Der Hütchenspieler klappte seinen Tisch zusammen und schmiss alles andere in einen alten Rucksack. Die Pommes-Soko folgte ihm unauffällig. Nach längerem Fußmarsch ließ sich der verrückte Hütchenspieler schließlich vor einer heruntergekommenen Kneipe in einer Seitenstraße des Lippetors nieder. Die Jungs spähten um die Ecke. Komm mit ins Café, da haben wir ihn immer noch im Blick und da ist es warm. Du willst doch nur wieder Essen bestellen. Ja, bitte? Ja, hallo. Jetzt weiß ich nicht, mit wem spreche ich denn da gerade? Ja, Sie sprechen mit mir. Ja, aber wie ist Ihr Name? Boah, ich hab keinen Bock auf so eine Kinderkacke. Ist das wieder nur ein Telefonstreich oder was? Tschüss. Mist. Gut, können wir jetzt auch nichts mehr machen. Okay, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als bis Donnerstag zu warten, uns vorzubereiten und dann auf die Lauer zu legen. Die Pommes-Soko hatte inzwischen im warmen Café Platz genommen und beobachtete den Hütchenspieler durchs Fenster. Der hat aber auch einen scheiß Job bei der Kälte da draußen. Hast du etwa Mitleid mit dem Abzucker? Der hat sich den Job doch selbst ausgesucht. Und bei so vielen Kunden, wie der über den Tisch zieht, verdient er sicherlich auch nicht schlecht. Trotzdem illegal. Sache fürs Ordnungsamt. Aber wir können ihn erst für irgendetwas belangen, wenn wir seinen Betrugstrick rauskriegen. Eigentlich schon. Aber allein, dass er einfach so in Dawson rumrennen und Hütchenspiele machen darf, ist auch schon eine Straftat. Nur wenn wir hingehen und ihm das erzählen, da lacht er uns wahrscheinlich aus. Guckt mal, da kommt so ein Typ aus der Kneipe. Das ist der Wirt. Der will, dass der verrückte Hütchenspieler abhaut. Ja, der hat sich mit seinem Tisch ja auch direkt vor die schmuddelige Kneipe gesetzt. Schnell, nach draußen, das gucken wir uns an. Ja, ich bleib dann hier sitzen. Ich hab noch nicht bezahlt. Sag mal, was soll der Scheiß jetzt hier wieder? Hast du das Caritas-Schild hier bei mir an der Kneipentür gesehen? Nein. Da ist auch keins. Also abhauen, aber zackig! Ich wollte nur... Ja, aber nicht vor meine Kneipe! Ich sag dir das jetzt zum letzten Mal! Wenn du, Hampelheini, dich nochmal mit deinem beschissenen Klapptisch vor mein anständiges Etablissement setzt, ist endgültig vorbei mit dir und deinem schmutzigen Spielchen hier. Kriegst du das auf die Kette? Ich geh ja schon. Das will ich dir auch geraten haben. Zwischen den beiden geht ja ganz schön die Post ab. Ist wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass er sich hier bereit macht. Wenn ich dich hier noch einmal hier vor meiner Kneipe sehe oder irgendwo in Dorsten, dann ist Schicht im Schach. Und jetzt mach dich vom Acker. Tschüss. Ja, lauf. Oder hast du Patex an den Füßen? Beweg dich. Und ihr Jungs, was glotzt ihr so? Entschuldigung, wir behalten den Hütchenspieler nur im Blick. Anweisung des Bürgermeisters. So, so. Der ist ein ganz gerissener Hund, ist der. Ich muss jetzt wieder rein. Das Bier zapft sich ja nicht von alleine und die Bude ist gerammelt voll. Tschüss. Ja, ja. Freundliches Kerlchen. Naja, Fakt ist, den verrückten Hütchenspieler sehen wir so schnell nicht wieder. Mission erfüllt. Ja, erstmal. Gut, ich hole da mal Dumbo aus dem Café, bevor der sich noch mehr bestellt. Dann gehen wir am besten mal zum Bürgermeister und erzählen ihm, dass der Hütchenspieler einen Einlauf bekommen hat. Laufen wir denn? Dann wird uns auch wärmer. Wir sind nicht alle so sportlich wie du. Und mit Dumbo haben wir sowieso die Arschkarte, was Bewegungen im Allgemeinen betrifft. Also, Bus. Gerhard! Ach ja, richtig. Bei dem gehen wir auch noch schnell vorbei, was wohl so Wichtiges passiert ist. Die Mädchen hatten es sich in Beverlys Zimmer bequem gemacht, nachdem ihre Anrufe keine neuen Informationen erbracht hatten. Kichernd und Kekse essend erzählten sie sich den neuesten Dorstener Klatsch und Tratsch. Ja, und die Trixi, die kennt ihr ja, die ist ja aus Herwes, die hat mir gesagt, also in der Schule, dass Moritz, das ist ein Kollege von Larry, jetzt mit Jacqueline... Apropos Larry, die Pommes-Soko, was die wohl beim Bürgermeister wollten. Sich einschleimen, ist doch klar. Klar, aber jetzt wissen die bestimmt auch von der goldenen Ehrennadel. Hauptsache, die wissen nichts über die Pläne von dieser Frau Schnitzelbrot. Bei der wissen wir jetzt wenigstens, warum sie ihren eigentlichen Job so langweilig findet. Warum, Beverly? Na, weil sie nebenher noch ein paar viel spannendere Verbrechen begehen kann. Naja, bis jetzt können wir uns nicht sicher sein, dass es wirklich ein Verbrechen ist. Natürlich! Wenn es um 2 Millionen Euro geht, die im Dunkeln übergeben werden, dann ist ganz sicher was im Busch. Und was meinst du, was der Bürgermeister sagt, wenn wir seine verrückte, gefährliche Sekretärin überführen? Dann muss er uns ja die goldene Ehrennadel verleihen. Wir retten ihn. Hallo? Ja, hallo. Hier ist Regula Schnitzelbrot aus dem Bürgermeisterbüro. Oh, hallo Frau Schnitzelblond. Ihr sollt bitte noch einmal in mein Büro kommen. Unser Bürgermeister möchte euch wohl die goldene Ehrennadel verleihen. Warum auch immer. Ja, jedenfalls sagt er, dass er es schnell hinter sich bringen will. Und ihr müsst jetzt schon mal vorbeikommen. Ein paar formelle Angelegenheiten regeln und mir Informationen über euch geben, damit ich seine Rede schreiben kann. Gerne. Wann darf's denn sein? Wenn's geht, sofort. Aber beeilt euch. Ich hab gleich Mittagspause. Und diese Übergabe soll am Donnerstag um 22 Uhr bei der Liebefähre stattfinden. Da haben die Girlies ja ausnahmsweise mal einen dickeren Fisch im Haken als wir. Mist. Jedenfalls wollte ich euch das nur schnell sagen, aber von mir wisst ihr das nicht. Hä, aber du hast uns das doch gerade erzählt. Oh, genau das sollst du den Mädchen aber nicht verraten. Ach so. Auf jeden Fall. Danke, Gerd. Was wären wir ohne dich? Ja. Hungrig und unwissend. Dann lasst uns los. Wie der Zufall es wollte, trafen die Mädchen zeitgleich mit der Pommes-Soko im Bürgermeisterbüro ein. Ihr schon wieder? Lauft ihr uns nach? Blödsinn. Wir müssen dem Bürgermeister etwas Wichtiges mitteilen. Und ihr? Was wollt ihr hier? Das geht. Termin bei Frau Schnitzelbrot. Der Bürgermeister will uns nämlich die goldene Ehrennadel verleihen. René, bist du... Jetzt müssen wir noch ein paar Informationen geben für die Verleihung unserer goldenen Ehrennadel. Ach so. Ja, der Bürgermeister erzählte uns von eurem Besuch bei ihm. Nur leider... Was? Naja... So wie wir das verstehen, habt ihr euch die Ehrennadel ja nicht wirklich verdient. Genau. Ihr habt eine Discounter-Ehrennadel. Die habt ihr nämlich auf eine ganz billige Tour bekommen. Und wieder einmal, euer Geschwafel haben wir nicht nötig. Mädels, wir gehen jetzt rein zu Frau Schnitzelbrot. Die Mädels verschwanden in Regula Schnitzelbrots Büro. Die Jungs sahen sich an. Frau Schnitzelbrot musste die Strippenzieherin der geplanten Übergabe sein. Es juckte den Jungs in den Fingern, sich in den Fall der Mädchen einzumischen. 2 Millionen, die wechselten in Dorsten nicht alle Tage den Besitzer, noch dazu unter den Umständen. Die Jungens widerstanden und klopften an die Tür des Bürgermeisters. Ohne eine Antwort abzuwarten, traten sie ein. Was ist das denn? Och, das ist nichts. Sie hatten da doch gerade... Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Doch, Sie hatten da doch gerade eine Puppe im Arm. Ja, okay, aber das ist das Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Eine Hexenpuppe. Schon klar. Ist ja auch egal. Weswegen kommt ihr denn? Verrückter Hütchen... Hütchenspieler. Was ist mit dem? Weg. Wie, weg? Ja, weg, geflüchtet. Der Wirt einer Kneipe am Lippetor hat ihn verscheucht und er ist über alle Berge. Ja, yep. Der hat fast geheult, als er so angeschrien wurde. So schnell kommt er nicht wieder. Schön zu hören. Aber irgendwann wird er wieder auftauchen in der Fußgängerzone. Der kann ja nicht die ganze Zeit unter einer der Brücken hausen. Aber meine Frage, wenn man unter einer Autobrücke wohnt, ist das doch eigentlich viel zu laut zum Wohnen, oder? Kann schon sein. Aber dann musst du dir halt eine Brücke suchen, die nicht von Autos befahren wird. Zum Beispiel die Fahrradfahrerbrücke über die Lippe. Hätten wir das geklärt. Wir halten weiter in Ausschau. Wenn er wiederkommen sollte, sagen wir Bescheid. Wir sagen am besten auch Gerd Bescheid. Ja, der sieht auch viel in seiner Bude. Aber erlauben Sie die Frage, warum ist Ihnen der Hütchenspieler denn so wichtig? Hat er Sie etwa auch schon mal abgezockt? Das erzähle ich euch ein anderes Mal. Aber bitte kümmert euch drum, nicht umsonst seid ihr Träger der goldenen Ehrennadel. Die Mädchen schon umsonst. Tut mir echt leid. Aber die haben nicht locker gelassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Euch ist hoffentlich klar, welcher himmelweite Unterschied da zwischen denen und euch besteht. Natürlich. Wir machen jetzt auch mal Feierabend. Wir bleiben am Ball. Gut, wir hören voneinander. Die Jungen gingen wieder hinaus auf den Flur, wo sich die Mädchen bereits etwas eingeschüchtert von Frau Schnitzelbrot verabschiedeten. Die Pommes-Soko wartete hinter dem Getränkeautomaten, bis die genervte Sekretärin wieder allein war. Langsam kamen sie näher. Hallo. Oh Gott, hab ich denn nie meine Ruhe. Ihr Pommeskinder seid ja wie Sekundenkleber. Ekelhaft. Stören wir wirklich so doll? Ja. Wobei? Mann, ich schreibe. Seht ihr doch. Woran denn? Na gut. Wenn ihr es genau wissen wollt, an einem Buch. Echt? Ja. Worum geht's denn? Es ist ein Krimi. So. Man hat im richtigen Leben ja nicht genug Aufregung, was? So ist es. Leider. Was passiert im Krimi? Es geht um eine Entführung. Ein bekannter Schauspieler wird kurz vor Drehbeginn seines neuen Films von Unbekannten entführt. Uiuiui, kriegt er denn auch genug zu essen? Für die Produktionsfirma des neuen Films würde eine Verzögerung des Drehbeginns natürlich unnötig hohe Kosten aufwerfen. Und deshalb setzt sie alles daran, ihren Star noch rechtzeitig zurückzubekommen. Natürlich sind die 2 Millionen Lösegeldforderung nichts für so ein großes Filmunternehmen. 2 Millionen, sagen Sie? Ja, die Übergabe an sich wird dann aber noch viel dramatischer, denn leider hat der ein oder andere Wind von der Entführung bekommen. Und wo findet die Übergabe statt? Am Ufer eines Flusses. Namen muss ich mir noch ausdenken. Und das ist ein Buch? Ja, hört sich das etwa nicht dramatisch genug an? Doch. Aber eigentlich wollte ich noch keinem davon verraten. Nur mein Verleger und ich wissen bis jetzt davon. Ich telefoniere abends immer mit ihm und erzähle ihm, was ich als nächstes schreiben will. Aha. Die Geschichte spielt nicht in Dorsten? Nee, wie kommst du darauf? Aber das ist eigentlich eine super Idee. Ein Dorsten-Krimi. Ich schreib's mir mal direkt auf. Ja, das machen Sie mal. Jedenfalls, danke. Wofür? Bitte erzählt es nur keinem weiter. Dass ich hier während der Arbeitszeit an meinem Buch arbeite, darf eigentlich keiner wissen. Aber dieser Job füllt mich einfach nicht aus. Kaffee kochen, Laptop an, telefonieren, frischen Kaffee kochen, Reden schreiben, Dorsten.de aktualisieren, Facebook-Profil und Twitter-Account des Bürgermeisters. Bäh. Andere Leute rauchen oder essen zur Entspannung. Ich schreibe. Sehr schön. Wir erzählen es niemandem. Keine Angst. Das ist ja auch nicht in unserem Interesse. Ah, super, danke. Dafür kriegt ja auch jeder ein Exemplar. Cool. Ey, Frau Schindelhof, Sie sind ja auf einmal total nett geworden. Tja, schreiben entspannt. Die Mädchen ahnten nichts. Mit den Informationen kann Frau Schnitzelbrot auf jeden Fall eine Hammerrede schreiben. Und wir laden die Jungs auf jeden Fall zur offiziellen Verleihung ein. Ich stelle mir schon vor, wie wütend und neidisch die sein werden. Jedenfalls ist das ganze Ding jetzt festgemacht. Wir mussten schließlich auch schon unterschreiben. Das erste Mal in meinem Leben. Ich habe sogar ein Herzchen aufs I gesetzt. Aber du wirst doch mit Y geschrieben, Beverly. Oh. Die sind echt strohdoof. Belauschen die ein Telefonat mit dem Verleger und denken sofort, sie bekämen also einen Fall wie wir. Lächerlich. Verraten wir denen das denn? Natürlich nicht. Wenn sie wirklich einen richtigen Fall gehabt hätten und Gerd uns nichts erzählt hätte, wüssten wir doch heute auch noch nichts von der ganzen Sache. Ich finde, das haben die jetzt verdient. Genau. Sollen die sich mal Donnerstagabend bei der Kälte auf die Lauer legen? Um ehrlich zu sein, möchte ich mir den Spaß auch nicht entgehen lassen. Du meinst, du willst ihnen dabei zugucken, wie sie auf nix warten? Hm. Nee, ohne mich. Ach, kommt schon. Ich hole mir den Tod. Aber alleine gehen will ich auch nicht. Kommt mit, jetzt habt ihr mal die Chance, die Mädchen richtig leiden zu sehen. Nach den ganzen Nervereien. Na gut, dann kommen wir eben mit. Okay. Der Donnerstag. Ahnungslos und total aufgeregt bereiteten sich die Mädchen auf die Übergabe vor. Hat eine von euch schon meine dicke Jacke eingepackt? War das die rote, Betty? Ja. Hab ich eingepackt, Betty. Fernglas? Auch in der Tasche. Nachtsichtkamera? Auch. Dann haben wir alles, oder? Alles da. Gut, Betsy. Auch die Pommes-Soko bereitete sich auf den Abend vor. Voller Schadenfreude kramten Dumbo, Otti, Fuzzi, Gonzo und Larry ihre dicksten Jacken, Handschuhe und Hosen hervor. Du hattest wirklich recht, Fuzzi. Irgendwie freue ich mich auf heute Abend. Mhm. Ob ich wohl genug zu essen eingepackt habe? Ganz sicher. Ich weiß nicht. Du hast doch sogar diese Ravioli-Dosen hier, die warm werden, wenn man sie aufmacht. Hey, nicht. Lass die in meinem Rucksack, die sind für mich. Ruhig, kleiner Dumbo. Das Wichtigste ist nur, dass die Mädchen uns nicht sehen. Und die Verbrecher. Oh, hast du das immer noch nicht verstanden? Es gibt keine Verbrecher. Keine Verbrecher? Und warum gibt es dann uns, die Pommes-Soko? Zwecklos. Die Dunkelheit kam rasend schnell. Denn im Winter ist es nicht so lange hell. Ein schöner Satz. Aber so war es eben an diesem Abend und die Mädchen fingen schon im warmen Haus an zu zittern. Vor Aufregung allerdings. Die Jungs malten sich das schon in den schönsten Farben aus. Und jetzt sitzen die bestimmt da und machen sich fast in die Hose. Vielleicht haben sie deshalb auch nicht in unserer Gegenwart damit angegeben. Ziegen. Aber irgendwie auch süß. Wie bitte? Dass sie so aufgeregt sind? Weil sie halt denken, dass sie einen Fall haben. Quatsch, das ist doch nicht süß, das ist dumm. Wir machen die voll fertig. Trotzdem, wir dürfen jetzt kein Mitleid mit denen haben. Ist gleich 9. Ja, so langsam sollten wir uns mal fertig machen. Müssen ja auch noch hinlaufen. Aber ich habe doch so einen schweren Rucksack. Keine Widerrede, jetzt machst du mal ein bisschen Sport, Dumbo, so wie ich. Die Mädchen zogen sich inzwischen schon ihre festen Schuhe an. Die Rucksäcke waren bereits auf ihren Rücken festgeschnallt. Oh, ich gehe lieber nochmal aufs Klo. Ich auch. Aber beeilt euch, sonst findet die Übergabe ohne uns statt. Oh Gott, so aufgeregt war ich noch nie. Gleich überführen wir diese gemeingefährliche Sekretärin, retten damit den Bürgermeister, zeigen es den Jungs und kriegen die goldene Ehrennadel. Dann wären wir richtig berühmt in Dorsten. Vielleicht müssen wir dann sogar Autogramme auf der Straße geben. Mit Herzchen auf dem I. Die Mädchen brachen auf. Auf die Pommes-Soko allerdings wartete jetzt ein längerer Fußmarsch. Die Mädchen hatten sich bereits bei Betsy getroffen, die in unmittelbarer Nähe zur Lippefähre wohnte. Nach gut 5 Minuten waren die Girlies als erste da. Hier, hinter dem Busch könnt ihr die Picknickdecke ausbreiten. Da sieht uns hoffentlich keiner. Okay, Betsy, hast du die Thermoskanne? Ja, hier. Ihr könnt euch schon mal auf die Decke setzen. Hier sind Becher für jeden. Danke, Britney. So, jetzt heißt es warten. Auch die Jungs hatten nun den Pfad erreicht, der zur Fähre führte. Dumbo war völlig außer Atem. Ich muss euch erstmal eine kleine Stärkung nehmen. Ja, sind ja nur noch ein paar Meter. Leise! Mädchen! Wo? Da! Tatsache, die liegen da hinten auf der Picknickdecke. Kaum zu sehen. Glück gehabt. Dann schleichen wir uns jetzt mal ran. Wir haben ja auch unsere Isomatten dabei. Und essen. Und trinken. Das wird ein Spaß. Die Matten legen wir am besten dahin, vor dem Busch. So, das hätten wir. Die haben sogar Ferngläser. Und Kameras. Brauchen wir ja alles nicht. Wir machen es uns hier nur bequem und lachen sie aus, wenn keiner kommt. Und natürlich kommt keiner. Und wir essen was. Mittlerweile war es 5:10. Die Pommes-Soko sah, wie die Mädchen nervös wurden. Immer wieder raschelte es im Gebüsch oder man hörte ein leises Flüstern. Richtig gemein eigentlich, was wir hier machen. Ach, nein. Gleich lösen wir es hier auf. Ich muss jetzt echt was essen. Schon wieder. Lautlos lagen die Mädchen auf dem Bauch und lauschten gespannt. Es war nun 10 Uhr, doch keine Motorengeräusche, keine Schritte, keine Stimmen. Sie sahen sich unsicher an. Hatten sie sich an der falschen Stelle niedergelassen? Gab es noch eine andere Lippefähre Baldur? Eigentlich ausgeschlossen. Ich finde, so langsam könnte mal einer kommen. Ich habe mein Handy schon griffbereit, damit ich die Polizei rufen kann. Es kommt aber keiner, Biggie. Vielleicht verspäten sie sich. Oder sie haben den Übergabeort geändert. Mist, Mist, Mist. Wir frieren uns hier den Arsch ab. Da haben wir schon mal einen richtig guten Fall. Und dann ändern die einfach den Übergabeort, ohne uns Bescheid zu sagen. Mist, Mist. Bei den Jungs. Sollen wir denen mal so langsam Bescheid sagen? Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Ja, gleich. Ich warte nur noch auf den richtigen Augenblick. Dann blamieren wir sie. Ich finde das nicht in Ordnung. Wo ist denn jetzt mein Fresspaket? Ich hab's doch hier hin. Was machst du denn da? Ich suche mein Essen. Sei vorsichtig. Ja, ich... Du musst in die Lippe gefallen. Da sind sie. Stopp. Keine Bewegung. Wir rufen die Polizei, Frau Schnitzelbrot. Ich habe ein Handy. Dumbo, komm. Scheiße, ist das kalt. Dumbo? Ja, Dumbo. Sogar die gesamte Pommes-Soko. Wie seid ihr hierher gekommen? Fragt sich ihr, warum ist Frau Schnitzelbrot nicht gekommen, hä? Ihr habt uns reingelegt? Nö, ihr habt nicht richtig zugehört. Am Telefon. Hä? Könnt ihr das vielleicht mal woanders bequatschen und mich hier erstmal rausholen? Es ist kalt und irgendwas stößt die ganze Zeit gegen meinen Rücken. Ich komm ja schon. Gonzo. Du vielleicht auch. Alleine kriege ich den Dumbo da nicht. Was ist, Larry? Der verrückte Hütchenspieler. Was? Tot. Was? Wo? Da, der dümpelt dahinter Dumbo vor sich hin. Was hat der gesagt? Geil, es gibt doch eine Leiche. Gonzo wachte auf. Schlaftrunken, streckte er den Arm aus dem Bett und rief nach dem Telefon. Wer wagte es? Morgen, Gonzo. Komm bitte ganz schnell zum alten Bahnhof, ja? Nach dem, was gestern passiert ist, können wir heute leider nicht die Füße hochlegen. Die Polizei kriegt wahrscheinlich nichts gebacken und du kannst dir sicherlich denken, wer unser Hauptverdächtiger ist, oder? Was? Pass auf, mach dich fertig und komm zum alten Bahnhof ins Hauptquartier. Dann besprechen wir alles weitere. Okay. Scheiße. Gonzo war der Letzte, der im Hauptquartier der Pommes-Soko eintraf. Zu Gonzos Überraschung hatte Fuzzi nicht nur den Rest der Jungens zusammengetrommelt, sondern auch die Mädchen. So, Gonzo ist jetzt auch da. Warum sind die auch da? Nach dem Vorfall gestern sollten wir Hand in Hand arbeiten. Dann hat die Polizei keine Chance, den Fall vor uns zu lösen. Und wir verdienen uns die goldene Ehrennadel endlich ehrlich. Hm. Genau. Ich habe den Mädchen bereits die Sachlage erläutert. Wir spielen alle mit offenen Karten. Die Girlies wissen jetzt auch, wo unser Hauptquartier ist. Aber das verstehe ich auch nicht. Gestern lachst du sie noch aus und heute willst du mit denen zusammenarbeiten. Hallo, wir sind immer noch anwesend. Wieso, Fuzzi? Larry, überleg doch mal. Wir müssen doch auch an unseren Erfolg denken. Und wie ich euch allen bereits am Telefon erzählt habe, haben wir schon einen Hauptverdächtigen, von dem wir der Polizei natürlich nichts erzählt haben. Ja, mach's nicht so spannend. Wer? Na... Der Wirt. Hä? Ja, ihr kennt ihn nicht. Der verrückte Hütchenspieler hat vor seiner Kneipe Hütchenspiele gemacht. Mehrmals und ohne die Erlaubnis des Wirtes. klingt noch ganz harmlos. Aber der Wirt schien ja von einer sehr aggressiven Natur zu sein. Stimmt, was hat er noch gesagt? Irgendeine Drohung. Er sagte: Wenn du, Hampeleini, dich nochmal mit deinem beschissenen Klapptisch vor mein anständiges Etablissement setzt, ist endgültig vorbei mit dir und deinem schmutzigen Spielchen hier. Kriegst du das auf die Kette? Klingt gefährlich. Und es ist eine heiße Spur. Aber nochmal der Reihe nach. Dieser Wirt hat den verrückten Hütchenspieler umgebracht und in der Lippe versenkt, weil er vor seiner Kneipe schmutzige Spielchen veranstaltet hat? Ist eine Vermutung. Immerhin. Aber ein Toter? Da wird mir ganz flau im Magen. Das hatten wir ja noch nie. Wir ja auch nicht. Und Fuzzi denkt direkt wieder nur an seine Ermittlung. Hier ist eben Rationalität gefragt. Ach so. Und was jetzt? Gehen wir direkt zur Kneipe und überführen ihn? Das wird wahrscheinlich auch der liebe Fuzzi entscheiden. Danke, Larry. Ich muss mir nämlich noch überlegen, wie wir den Wirt zum Geständnis bringen. Da wollen wir aber auch in Wolf, Mann beteiligt sein. Das verspreche ich euch. Morgen also treffen wir uns nochmal hier. Um 14 Uhr. Jetzt erholen wir uns erstmal. Ich muss was essen. Der nächste Tag. Die Pommes-Soko und die Mädchen hatten sich erneut im alten Bahnhof eingefunden. Trotz der dicken Mauern war es wieder eiskalt in dem alten Gebäude. Fuzzi stand vor den anderen und erklärte seinen Plan. Meine Idee ist äußerst simpel. Und ihr Mädchen seid auch einbezogen. Eigentlich habt ihr mich sogar auf die Idee gebracht. Hä? Ja, denn wie habt ihr den Bürgermeister so weit bekommen, dass er euch die goldene Ehrennadel verleiht? Wir haben ihn gefoltert. Drastisch ausgedrückt, ja. Wie im Mittelalter. Und genauso macht ihr es auch beim Wirt. Dann wird er schon mit der Wahrheit herausrücken. Nach einer halben Stunde betraten die 10 die miefige, aber warme Kneipe. Bereits jetzt saßen die ersten Angetrunkenen an der Theke und starrten die Truppe mit großen Augen an. Der Wirt stand hinter dem Tresen und spülte abwesend Gläser. Erst als Fuzzi sich räusperte, bemerkte er Pommes, Soko und Mädchen. Was wollt ihr denn hier? Ist erst ab 18. Raus. Erinnern Sie sich nicht mehr an uns? Wie, was erinnern? Ich arbeite in der Kneipe. Meinst du, da erinnere ich mich an jedes Gesicht oder was? Wir waren da, als der Hütchenspieler das letzte Mal vor ihrer Kneipe arbeitete. Ja und? Den habe ich ganz schön klein gemacht. Habt ihr ja mitgekriegt, oder? Wie meinen Sie denn das? Ja, der hat sich doch nie mehr hier blicken lassen. Voll den Gürtel in der Buchse hatte der Scheißkerl. Ja, jetzt ist er tot. Was? Ist nicht euer Ernst? Doch, schwamm tot in der Lippe. Na, ein Grund für Party. Und Sie sind sich sicher, dass Sie nichts damit zu tun haben? Habe ich mich gerade gewundert oder nicht? Ich wusste ja noch nicht mal was davon. Ey, was macht ihr denn da? Wirklich? Sind Sie sich sicher? Möchten Sie nicht doch ein Geständnis ablegen? Los, raus damit. Lasst meine Schürze in Ruhe und meine Haare, ihr Drecksmädchen. Ihr habt nichts damit zu tun. Als Sie den verrückten Hütchenspieler verjagt haben, klang das aber noch ganz anders. Was? Sie haben ihm gedroht, dass es vorbei sein könnte mit ihm und seinem Klapptisch. Ich wollte ihm Angst machen. Mehr nicht. Jetzt lass mich doch mal los. Erst wenn Sie gestehen. Was denn? Wenn ich nichts verbrochen hab? Außer das mit dem Gesundheitsamt. Aber das erzählt ihr nicht weiter. Verstanden? Oh, das ist meins. Lass sie nicht los. Wer ruft denn mit an? Riet hier von Spack? Hallo? Ja? Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Was? Gut zu wissen. Okay, danke. Was wollte die? Lass erstmal den netten Herrn los. Wen? Den Wirt. Nett? Das ist ein Mörder. Eben nicht. Jetzt lass den los. Na gut, aber dann rück raus mit der Sprache. Sag schon. Was wollte die holländische Ersatzkommissarin für Dorsten? Die Kollegen in der Gerichtsmedizin haben die Todesursache des verrückten Hütchenspielers rausgefunden. So. Boah, jetzt sag. Er war ertrunken, aber es war gar kein Mord. Was denn da, Han? Der ist betrunken in die Lippe gefallen und dann ertrunken. Bitte was? Ja, wirklich. Er hat wohl nach dem Vorfall hier unter der Fahrradfahrerbrücke gehaust. Zumindest hat man da sein Lager gefunden. Und dann muss der Sturz besoffen ins Wasser getorkelt sein. Die Gerichtsmediziner haben ordentlich Alkohol im Blut gefunden. Ihr habt sie ja nicht mehr alle! Raus! Ja, dann nichts für ungut. Hausverbot! Arschlochkinder! Na, jetzt wären sie aber mal... Ich geb die gleich durch! Die Pommes-Soko und die Mädchen verließen schleunigst die Kneipe. Nächster Zufluchtsort war die Bude von Gerd. Ja, das scheint ja ganz schön doof gelaufen zu sein für euch. Euch Jungs ist die Polizei zuvorgekommen. Ja, und Mädels, wenn ihr ehrlich seid, habt ihr die Ehrennadel immer noch nicht verdient. Die goldene Ehrennadel. Ja, wie auch immer. Euer Fall war gar keiner. Und der Übergabetermin war eigentlich der Abgabetermin. Ich kann auch gar nicht fassen, dass der Hütchenspieler tot ist. Ja, stand ja sogar in der Dorstener Zeitung heute. War ja auch eigentlich ein netter Kerl. Auch wenn er immer nur in der Gyrosbude nebenan war. Aber eben total verrückt. Wenn man mal so nachdenkt, laufen in Dorsten schon ziemlich verrückte Leute rum. Tja, den Fall können wir ja dann schon mal abheften. Nein, bloß nicht. Wie, nein? Wer sind Sie denn überhaupt? Ich finde nicht, dass ihr euren Fall abheften solltet. Das ist eine super Story. Das wissen wir selber. Nur das Ende haben wir ein bisschen vermurkst. Aber wer sind Sie? Mein Name ist Hermann Surklamm. Ich bin Verleger. Ich höre euch hier die ganze Zeit schon vom anderen Städtisch zu. Eure Geschichte mit dem toten Hütchenspieler klang so spannend, da würde ich gerne ein Buch drüber rausbringen. Ihr würdet auch alle Geld dafür bekommen. Alle. Das ist ein Angebot. Und alles an meiner Bude. Wollen Sie nicht auch mal was über mich rausbringen? Ja, eigentlich habe ich noch ein anderes Projekt am Laufen. So eine Frau hier aus Dorsten. Na, die hat sich total an mich rangeschmissen und mir ein Buch aufgeschwatzt, das ich rausbringen soll. Irgendein dummer Krimi. Und jetzt ruft sie mich jeden Abend an und bespricht mit mir die Handlung. Die Frau ist so nervig. Aber ihr, die Pommes-Soko aus Dorsten. Und die Mädchen. Ihr als Jungautoren. Ach, hier ist meine Karte. Vielleicht machen wir sogar ein Hörspiel. Das wird der Knaller. Und deshalb verleihe ich euch, den Mädchen, die goldene Ehrennadel der Stadt Dorsten für eure Verdienste um das Wohlergehen der Stadt. Ich war überwältigt von dem Ehrgeiz, mit dem ihr für diese Auszeichnung gekämpft habt. Danke! Stolz standen die Mädchen auf der Bühne und präsentierten die goldene Ehrennadel. Der Bürgermeister lächelte professionell in alle Kameras, so wie er es immer tut, bevor er elegant von der Bühne stieg und zurück zu seinem Platz zwischen Fuzzi und Dumbo ging. Die Pommes-Soko saß nämlich auch im Publikum. Beverly holte derweil bereits zu einer großen Dankesrede aus. Ja, danke. Auch an den Bürgermeister. Sagen Sie mal, Herr Bürgermeister, warum hatten Sie uns jetzt eigentlich beauftragt, den Hühnchenspieler zu observieren? Er hat die bestimmt auch schon mal abgezockt, ne? Nein, ich weiß nicht, ob ich es euch sagen soll. Es ist auch irgendwie eine traurige Angelegenheit. Was damit? Er war der Ex-Bürgermeister von Dorstens griechischer Partnerstadt. Die ist pleite gegangen und er wollte die klammen Kassen mit dem Hütchenspiel wieder auffüllen. Dazu ein besonderes Dankeschön an Herrn Surklamm, unseren Verleger. Hey, was soll das? Machen die mir meinen Krimi kaputt? Ja! Und ich konnte ihn natürlich nicht selber beobachten. Aber ich wollte, dass jemand auf ihn Acht gibt. Verrückt und verzweifelt, wie er nun mal war. Und ihr wart die Einzigen, denen ich da vertrauen konnte. Das tut mir aber leid, dass er dann trotzdem gestorben ist. Ist nicht eure Schuld. Er war ja unberechenbar, wie alle Griechen. Was redet ihr da? Ach, nix. Aber ich find's voll schade, dass ich nicht hinter den Trick des Hütchenspielers gekommen bin. Manu. Warum? Ich wollte mir damit in der Schule ein bisschen das Süßigkeitengeld aufbessern. Ah, Dumbo.